Frau Ja. Doktor? Ja, guten Tag. Bitte schön. Mein Name ist Gündüz. Ich bin in der Notaufnahme als Assistent Ärztin tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, gerne. Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, möchte ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder etwas Fragen haben, bitte sagen Sie mir Bescheid, okay? Okay, schön. Darf ich Ihren Namen erfahren? Ja, mein Name ist Steven Koch. Können Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Vorname ist Steven, wird geschrieben wie Siegfried Theodor Emil V. E.N. Emil Nordpol. Steven, Nachname ist Koch. KOCH. CH, okay. Herr Koch, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 5.10.65 geboren. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter groß. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, so ungefähr 80 Kilogramm. Okay. Herr Koch, was für Beschwerden haben Sie zurzeit? Und zwar folgendes, seit 3 Monaten habe ich belastungsabhängige Schmerzen in meiner rechten Leiste-Hüftregion. Die sind seit 3 Tagen schlimmer geworden. Seit 3 Tagen schlimmer geworden. Ja. Okay. Aber leiden Sie unter diesen Beschwerden seit 3 Monaten. Ist das Ja, richtig? genau. Ja. Und rechten Leiste befinden sich die Schmerzen. Genau, so meine rechten Leistenregion, Bereich. Gibt es dort etwas ungewöhnliches, Knoten oder so? Nee, nicht, dass ich wüsste. Hab da nichts, irgendwas Besonderes getastet. Wenn Sie die Schmerzen beschreiben müssen, wie beschreiben Sie die Schmerzen? Ich meine, Also, wie fühlen sich die Schmerzen an? ja. Also, wenn ich jetzt hier sitze, tut mir nichts weh. Nur wenn ich laufen möchte, gehen möchte, tun mir so die ersten 5 bis 10 Meter weh. Danach tut es zwar auch weh, aber weniger. Da habe ich weniger Schmerzen. Am Anfang spüren Sie die Schmerzen? Vermehrt. Wenn ich lange sitze und dann aufstehe, dann tut es mir weh. Aber wenn ich so 10, 20 Minuten gelaufen bin oder so ungefähr 10 Meter gelaufen bin, dann geht es wieder. Okay, ich verstehe. Wenn Sie die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben müssen, wo würden Sie einschätzen? Das heißt, ein sehr leichter Schmerzen, sehr starker Schmerzen. Ja, ich würde schon sagen, so 8. Gibt es in Ihrer Familie ähnliche Beschwerden? Ich meine Ihrer Vater oder Ihre Mutter? Nee, ist nicht, dass ich wüsste. Gibt es ähnliche Probleme beim Knie? Am Knie? Nee. Am Knie, ja. Sie haben Nee. keine Probleme. Zurzeit nicht, Gott sei Dank. Okay. Spüren Sie die Schmerzen in im Tag welche Seite am stärksten? Zum Beispiel morgen oder abend? Ja, das ist eigentlich immer nach Belastung tut es weh. Jetzt seit 3 Tagen tut es die ganze Zeit weh, egal wie ich belaste. Aber bis zu den 3 Tagen war es meistens Morgenschmerz und abends in Ruhe auch Schmerzen. Okay. Manchmal. Okay, Herr Koch, um Ihre allgemeinen Zustand zu beurteilen, möchte ich Ihnen noch weitere Fragen stellen. Wie fühlen Sie sich allgemein? Englisch gut? Schlafen Sie gut? Ja, sehr gut. Haben Sie Probleme mit dem Magen oder Darm? Nein. Okay. Spüren Sie Ihre Herz manchmal schneller als sonst schlägt? Nö, nee, ich habe mit dem Herzen auch keine Probleme. Okay. Haben Sie Lungenprobleme, Atemnot? Nein. Haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder mit dem Urin? Nee, auch nicht. Hat sich Ihre Gewicht in letzter Zeit verändert? Ungewollt? Ungewollt, nö. Okay. Leiden Sie unter relevanten Erkrankungen, Herr Koch? Unter relevanten Erkrankungen, was meinen Sie? Ich meine Bluthochdruck, Diabetes. Ja, also nach Bluthochdruckerkrankung, dann nehme ich ein Medikament ein. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Nennt sich ACE-Hemmer. Wissen Sie, wie heißt das? Heißt ACE-Hemmer, 10 Milligramm. Okay. Abgesehen von diesen Medikamenten, nehmen Sie noch etwas ein? Jetzt, letzter Zeit bei Bedarf, Ibuprofen nehme ich ein, 800 Milligramm, weil ich Schmerzen habe. Ja, ich bei Bedarf. Okay. Und ich nehme noch, Allopurinol ein, 100 Milligramm. Wer hat Allopurinol Der Hausarzt. Hausarzt. Wogegen hat er? Ich hatte einmal früher, vor ein paar Jahren, Gicht gehabt. Okay. Gichtanfall gehabt und da hat er mir das verschrieben. Okay. Seit wann leiden Sie Bluthochdruck? Seit 5 Jahren bestimmt oder 10 Jahren. Wann hatten Sie Gichtanfall? Darf ich fragen? Das war, glaube ich, vor 5 Jahren. Ja, okay. Abgesehen von diesen Krankheiten, haben Sie noch weitere wichtige Erkrankungen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Koch? Ich wurde in meiner Jugend an Blinddarm operiert. Wie ist die Operation gelaufen? Gelaufen war ohne Probleme gewesen. Okay. Da war keine Komplikation, ganz normal, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Herr Koch, sind Sie vollständig geimpft? Ja, was meinen Sie mit vollständig? Gegen üblichen Kinderkrankheiten, zum Beispiel Tetanus A, ja. Ja, also mein internationaler Ausweis, der ist komplett irgendwie voll. Ich glaube, ich bin schon alles geimpft, ja. Haben Sie gegen Corona Impfung bekommen? Ja, ich habe die ganze Zeit dagegen gestimmt, aber jetzt vor 3 Wochen habe ich meine zweite Impfung bekommen. Okay. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Koch? Allergien? Nicht, dass ich wüsste. Vertragen Sie alle Lebensmittel gut? Soweit ich weiß, ja. Sie haben also keine Probleme, okay. Mit Lebensmitteln habe ich keine Probleme. Rauchen Sie, Herr Koch? Rauchen? Nee, ja. Das, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ja, so ein Glas Wein abends trinke ich schon gerne. Zum Essen oder zum Fernsehen, zum Lesen. Okay. Als Ihre Ärztin muss ich fragen, ob Sie Drogen konsumieren? Drogen? Oh je, nee. Okay. Ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Das ist schön. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? wichtige Erkrankung. Also mein Vater, der hat auch eine Bluthochdruckerkrankung. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Sie. Ja. Und meine Mutter hat Zuckererkrankung. Wie alt Ihre Eltern, können Sie mir sagen? Wie alt sind meine Eltern? Der Vater ist 82 Jahre und die Mutter ist 80 Jahre alt. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Oh je. Weiß ich, der nimmt zwar ein Medikament ein, aber für was das eine, für was er einnimmt, weiß ich nicht. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Koch? Ich bin Busfahrer. Sind Sie verheiratet? Ja. Mit wem leben Sie? Mit Ihrer Familie? Mit wem lebe ich? Mit meiner Frau Haben und Sie Kinder? einem, ja, ich habe zwei Söhne. Der eine wohnt zu Hause und der andere ist verheiratet. Ich habe nicht verstanden. Können Sie mir so noch mal sagen? Ich Wo habe zwei Söhne. Söhne? Ja, ich verstehe. Der eine Sohn wohnt bei mir zu Hause Der und der andere? andere Sohn ist verheiratet. Verheiratet. Ah, das ist schön. Haben Sie Enkelkinder? Nein, Noch nicht. noch nicht. Okay. Das sind faule Säcke. So. Okay, Herr Koch, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. Gibt es etwas noch, Sie hinzufügen möchten oder haben Sie Fragen an mich? Ja, wie geht es denn weiter? Was machen Sie jetzt? Was passiert jetzt mit mir, Frau Doktor? Ja, Herr Koch, zuerst muss ich Sie körperlich untersuchen. Nur anhand dieser Beschwerden kann ich leider nicht genau sagen, was Ihnen fehlt. Aber nach der Untersuchung können wir in aller Ruhe besprechen, okay? Okay. Okay. Grupta sorusu olan var mı? Gibt es eine Frage in der Gruppe? Sie einen Unfall? Ein Unfall? Nee, ich hatte keinen Unfall. Also jetzt aktuell nicht. Ich hatte vor circa 10 Jahren einen Verkehrsunfall und dabei hatte ich mich, damals hatte ich eine Prellung gehabt, aber also jetzt aktuell habe ich keinen Unfall. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, nach Schweiß? Nein, habe ich nicht. Treiben Sie Sport? Sport? Nee, ich fahre ab und zu mal Fahrrad. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Wegen der Beschwerden? Nein, ich hatte immer Schmerzmittel genommen, das ging ja 3 Monaten und aber jetzt seit 3 Tagen sind die schlimmer geworden, die Schmerzen, und deswegen bin ich jetzt hier in der Notaufnahme. Haben Sie an der Hüfte Fieber oder Farbe verändert? Farbe verändert, bemerkt? Nein. Also Wärme meinen Sie. Fieber ist ja ganz Körper. Okay, warme. Wärme oder Rötung bemerkt? Nein, habe ich nicht. Keine weitere Fragen? Haben Sie in der letzten Zeit ab und zu genommen? Akut zugenommen oder nee? Frau Dr. Gündüz? Ja. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, wenn ich fragen darf? Coxarthrose. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf Coxarthrose hin, ja. Na ja, sollen wir die Vorstellung machen? Okay. Gut. Hallo, Herr Oberarzt, hätten Sie Zeit für mich? Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Okay, ja, bitte gerne. Herr Steven Koch ist ein Patient, der 56 Jahre alt, 1,76 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Der Patient hat sich wegen seit drei Monaten bestehender, aber seit drei Tagen zunehmender Koksalji bei uns vorgestellt. Laut dem Patienten sind die Schmerzen allmählich angefangen, hätten sich aber im Laufe der Zeit verschlechtert. Der Patient sagte, am Anfang bei Bewegung verspüre er Schmerzen, aber danach sinken die Schmerzen? Oder nehmen die Schmerzen ab? Oder? Ja, nehmen die Schmerzen ab. Mhm. Außerdem berichtet er, morgendliche Schmerzen. Beim Sitzen würden die Schmerzen lindern. Ja. Und außerdem bei Belastung würden die Schmerzen verstärken. Würden sich die Schmerzen verstärken. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Bei der Vorerkrankungen fanden sich eine arterielle Hypertonie er seit fünf Jahren leide. Und er habe auch Arthritis Urika. Die Medikamentenanamnese ergab, dass ACH HEMA 10 Milligramm regelmäßig und bei Bedarf Ibuprofen 800 Milligramm einnehmen. Außerdem gegen Arthritis Urika nehme er Allopurinol ein. Bei der Patientin ist eine Appendektomie bekannt. Sei eine als Jugendalter als eine Appendektomie bekannt. Er sei vollständig geimpft. Er habe zweite Corona-Impfung aufbekommen. Bei ihm seien keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Er ist nicht Raucher. Er trinke abends ein Glas Wein. Drogenkonsum wurden verneint. Sein Vater leide an arterielle Hypertonie, der 82 Jahre alt ist. Seine Mutter leide an Diabetes mellitus, die 80 Jahre alt ist. Er habe einen Bruder. Er nehme ein Medikament, aber Name ist nicht bekannt. Er ist Busfahrer, verheiratet, habe zwei Söhne. Ja. Okay. Andere Frage. Haben Sie gefragt, ob der Patient eine Parese hat oder? Nein, ich habe nicht gefragt. Durchblutungsstörung? Ja, ich habe nicht gefragt. Ja. Okay. An welche Erkrankung haben Sie als erstes gedacht? In erster Linie fällt mir Coxarthrose ein. Mhm. Aber und da außerdem müssen wir infektiöse bedingte Arthritis denken. Was kann man noch in der Region haben? Was? Leistenhernie. Ja, was kann man noch als Herzinfarktdiagnose denken? Warninfektion, meinen Sie? Nee. Vom Becken können auch Schmerzen ausstrahlen, zum Beispiel ISG, Iliosakralgelenksyndrom, ISG-Syndrom. Okay. Kann auch einen Leistenschmerz machen. Mhm. Und was kann auch einen Leistenschmerz machen? Gefäßerkrankungen, eine PVK zum Beispiel. Ja, PVK, ja. Aber ich denke, PVK, aber der Patient sagte, am Anfang bei Bewegung Schmerzen okay. habe, danach weckte Schmerzen. Weniger Schmerzen, richtig. Ja. Ist gut, okay. Deswegen, ich habe ausgeschlossen. Okay, gut. Deswegen haben Sie dies ausgeschlossen. Ja, okay. Ausgeschlossen, ja. Gut, wie gehen Sie voran, um Ihre Verdachtsdiagnose, die erste Diagnose zu erhärten? Was würden Sie vorschlagen? Zur weiteren Abklärung müssen wir zuerst körperlich untersuchen, dann MRT kommt in Frage oder CT. Als erstes kommt Ihnen, wenn Sie sagen, es ist eine Coxarthrose, ja. Und dann kommen Sie gleich mit großen Geschossen. MRT, CT. Was ist das Einfachste, günstigste? Ja, Röntgenaufnahme, ja. Zwei Ebene Röntgenaufnahme genau. In diesem Bereich, ja. Bei diesem Bereich. Wie würden Sie das, wenn Sie eine schriftliche Anordnung schreiben würden an den Kollegen? Stephen Koch. Wie würden Sie das Röntgen anmelden? Röntgen. Sie haben das gesagt, ich will das nochmal genau. Zuerst muss ich den Namen der Patienten. Röntgen. Nee, es geht nicht um Ausfüllen von diesen Dings, sondern es geht um Anordnung. Röntgen. Hüftgelenk, ja. Beidseitig. In zwei Ebenen. Genau. Müssen wir vergleichen, ja. In zwei Ebene Coxarthros, Fragezeichen. Genau, also die Anforderung wäre zum Beispiel Röntgen Hüftgelenk rechts in zwei Ebenen, zum Beispiel. Mhm. Ich möchte ein System erklären, ist egal, wo das ist. Ja. Dann kann man immer sagen, Röntgen Handgelenk rechts in zwei Ebenen, man muss auch die Seite noch dazu sagen. Oder Röntgen rechtes Handgelenk in zwei Ebenen, kann man auch tauschen, ist egal. Röntgen Sprunggelenk in zwei Ebenen, Röntgen Hüftgelenk in zwei Ebenen. Man könnte theoretisch eine Beckenübersichtaufnahme machen und zweite Ebene, also eine axiale Ebene der Hüfte, aber zuerst für eine Hüfte reicht aus, wenn man strahlenschonend ist und wir wollen ja nicht vergleichen, wie die Hüften zurzeit aussehen, sondern wir wollen gucken, ob da eine Arthrose ist oder nicht. Genau. Als zweite Diagnose, wenn Sie haben was noch erwähnt, nicht Diagnose, sondern Diagnostik, würden Sie was machen? Als zweite Diagnostik? Ja, wir müssen Blut abnehmen, um die Entzündungsparameter zu überprüfen. Mhm, okay. Und wenn wir ein CT vorhaben, zu machen vorhaben, ja, müssen wir auch, ja. Was würden Sie erst sagen, ein MRT oder ein CT? Welche ist aussagekräftiger? MRT ist Weichteil Gewebe besser. Ja. Deswegen ich für mich ist MRT besser. Wenn Knochen, wenn Knochen, wenn es Knochen handelt es sich, dann CT vielleicht, aber Coxarthrose, wir können mit dem MRT besser beurteilen. Ja. Also beim Röntgen reicht aus, um eine Coxarthrose zu sehen. Okay. Aber manchmal sagt es nicht sehr kräftig, wenn es eine beginnende Arthrose ist oder wenn es eine beginnende Hüftkopfnekrose ist und sowas, so eine beginnende Hüftkopfnekrose sehen Sie nicht in einem CT. Das heißt, beim CT würde man machen, wenn eine Deformation des Hüftgelenkes ist, damit man vor einer Operation besser planen kann oder so. Aber ansonsten für die Diagnostik ist, reicht alleine, wenn man ein Röntgen macht. Und wenn es nicht aussagekräftig ist, kann man noch zusätzlich ein MRT machen. Das ist zwar eine Weichteilaufnahme, richtig, aber im MRT sehen wir zum Beispiel auch Ödeme im Knochen als Zeichen einer aktivierten Arthrose zum Beispiel. Ja. Also man sieht, kriegt mehr Informationen. Aber normalerweise reicht Röntgen alleine aus. Okay. Meistens. Aber in früherem Stadium müssen wir... Wenn die Klinik, also die Untersuchung ergibt, dass der Hüftschmerzen hat, zum Beispiel einen Hüftrotationsschmerz, ja, das ist... Dann und in Röntgen sehe ich nichts Besonderes und dann kann man ein MRT machen zum Beispiel. Man würde auch zum Beispiel einen Tumor erkennen, den man im Röntgen nicht erkennt. Ja. Hatte ich schon mal gehabt, eine Dame, die hatte vor 10, 15 Jahren ein Mammakarzinom gehabt und seitdem alles okay. Die kam dann wegen Hüftschmerzen, hat geröntgt im Röntgen, naja, beginnende Arthrose, aber jetzt nicht so besonders. Aber die Untersuchung war auffällig. Die Hüfte konnte man nicht richtig rotieren, Rotation. Und haben MRT gemacht und hat man gesehen, dass eine metastasierte Mammakarzinom war. Oh, also, und das hat man im Röntgen nicht gesehen. Manchmal sieht man nicht alles im Röntgen. Zum Beispiel, also bei beginnenden Arthrosen oder bei unklaren Sachen, wo man sagt, da muss irgendwas mit der Hüfte sein. Ich möchte nochmal ein MRT machen, um genauer zu sehen. Manchmal gibt es Stressfrakturen, so bei Osteoporotikern zum Beispiel. Okay. So. Wie gehen Sie vor? Sie haben jetzt eine Coxarthrose festgestellt. Ja. Was empfehlen Sie dem Patienten? Die Therapie richtet sich nach der Schweregrad der Coxarthrose. Richtig. Im schlimmsten Fall kommt ein TEP in Frage. Genau. TEP ausgesprochen, das ist richtig. Man sagt immer Hüft-TEP. Was ist aber TEP? TEP ausgesprochen, ausgeschrieben? Total Endoprothese. Genau. Richtig. Und bei so beginnenden Arthrosen, was würden Sie da empfehlen? Wir empfehlen den Patienten Gewichtsreduzierung. Und Muskelaufbau oder ja. Physiotherapie meinst du? Physiotherapie, ja. Ja. Und als der hat ja Schmerzen, hinter dem Schmerzen ist ja eine Entzündung. Schmerz adaptierte Analgetikum. Genau. Also man kann, er nimmt zwar Ibuprofen ein, aber wir wissen nicht, ob das regelmäßig gegeben wurde. Zum Beispiel kann man eine Woche lang regelmäßig Ibuprofen dreimal am Tag, ja, eine Woche lang durchgehend einnehmen lassen, wegen antiinflammatorischer Wirkung. Sozusagen. Ja. Wenn Patient Einnahme von Ibuprofen Magenbeschwerden hat, was empfehlen wir? Ja, Magenschutztablette wie Pantoprazol zum Beispiel. Gibt es eine andere Möglichkeit, Schmerztablett? Es ist ja zwei Sachen. Das eine ist ja, wenn orthopädisch gesehen ein Schmerz da ist, ist eigentlich zu 90% immer eine Inflammation, eine Entzündung dort. Okay. So. Und Nummer eins sollte das Ziel sein, die Entzündung zu therapieren. Da gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe heißt nicht steroidale Antirheumatika. Und die andere, aber die andere Gruppe heißt Rheumatika, also Cortison sozusagen. Also so. man sollte entweder eins von den beiden therapieren, das ist das eine, plus Schmerztherapie. Wenn natürlich jemand Kontraindikation hat, wie Niereninsuffizienz oder Probleme hat mit Morphin oder irgendwas, mit Kontraindikation dafür hätte, dann kann man halt nicht sehr viel machen. Da kann man nur Analgesie, Analgetika-Therapie machen. Von Novalgin bis Morphin. Okay. Sozusagen. Eigentlich kann man immer bei orthopädischen Patienten sagen, wenn es möglich ist, Ibuprofen dreimal am Tag für 3 bis 5 Tage oder eine Woche einnehmen, durchgehend einnehmen. Viele, 80% der Patienten nehmen das nur bei Bedarf als Schmerzmittel ein. Ja. Aber nicht als Antirheumatika sozusagen. Die Wirkung von Ibuprofen ist 6-8 Stunden. Und das müsste er 3-mal am Tag verteilen oder 4-mal am Tag, 3-mal am Tag verteilen. Und das auch noch 3 bis 5 Tage. Wenn das nicht reicht, kann man noch andere Therapien machen. Zum Beispiel, hatte ich erwähnt, Cortisongabe zum Beispiel. Physiotherapie ist wichtig, genau. Man kann auch Hyaluronsäureninfiltration, ins Gelenk infiltrieren. Röntgenreizbeschwerden, also gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man eine Entzündung therapiert, sozusagen. Machen Sie PRP? Ja, ich führe PRP durch. Okay. Machen nicht sehr viele durch. Also es ist regional bedingt bekannt. Im Münchner Raum ist sehr bekannt. Ja. Frankfurter Raum nicht so bekannt. Köln, Düsseldorf wieder bekannt. Es ist unterschiedlich. Ist nicht Nummer eins, weil es viele Sachen sind nicht von der Versicherung bezahlt, wird nicht von der Versicherung bezahlt. Ja. Auch Hyaluronsäure nicht, aber Hyaluronsäure ist bei den Orthopäden auch hier in Deutschland sehr, sehr bekannt. Also wenn man, da gibt es verschiedene Arten von Hyaluronsäuren, die man geben kann. Hyaluronsäure ist bekannt, aber PRP ist nicht so bekannt. Ihre Meinung nach, welche ist besser? Hyaluron oder PRP? Ich würde sagen, beides hat seine Vorteile. Die Studie hat ergeben, man hat eine Vergleichsstudie gemacht und dort hat gezeigt, dass PRP ein wenig besser abgeschnitten hat. Also jetzt auch nicht bombastisch, okay, aber nur leicht, ein bisschen mehr. Also ich, deswegen behandle ich auch meine Patienten mit PRP, aber nicht jeder möchte das haben. Warum? Wegen Geld. Ja, das ist teuer. Genau, kostet ein bisschen mehr. Aber ich kann ja nur Empfehlungen anbieten und die Patienten nehmen das an oder nicht an. Bei mir nehmen die es eher an, aber als in der Regel in den Kassen Patienten, also ich habe eine Privatpraxis und daher nehmen die es eher an als woanders. Bei mir kommen wir. Wird Hyaluron vom Krankenkasse bezahlt? Wie? Nochmal? Wird Hyaluron? Nein, wird nicht bezahlt. Okay. Da ist egal, ob Sie zu einer Privatpraxis gehen oder zu einem Arzt, der auch einen Kassensitz hat. Hyaluronsäure wird nicht übernommen. Okay. Das ist aber billiger als PRP, ja. Kommt drauf an. Es gibt Hyaluronsäuren, die sind teurer im Markt. Es gibt verschiedene Marken. Es gibt Hyaluronsäure, die sind natürlich günstiger. Ja. PRP ist auch, weil es nicht ein Standardprodukt ist, kann jeder seine Preise so ein bisschen bestimmen. Der sagt dann, der kostet so viel oder so viel. Okay. Ist unterschiedlich. Okay. Was ich noch hinzufügen würde bei Ihnen ist, bei der Anamnese sozusagen, also bei der speziellen Anamnese, direkt wo Sie fragen, seit wann es wehtut und so weiter, da würde ich immer die als Gedankenstütze, da gibt es einen Satz in der Orthopädie oder Unfallchirurgie, steht meistens immer drin in einem Ambulanzbrief, die periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität ist intakt. Ja. Und das könnten Sie sich verinnerlichen als Hilfestellung. Da kann man sagen, die Durchblutung, Motorik, Sensibilität. Durchblutung kann man anamnestisch fragen, also untersuchungstechnisch, ja, kann man fühlen oder prüfen, ja. Aber es geht hier um Anamnese. Da kann man ja fragen, zum Beispiel, ist der rechte Bein kälter als der linke Bein? Gibt es einen Temperaturunterschied zum Beispiel? bei Motorik haben sie Kraftverlust. Aber man muss manchmal ein bisschen genauer hören. Es sind zwei Sachen. Parese, wenn er, manche sagen, ich habe Kraftverlust, weil er Schmerzen hat. Wenn er durch Schmerzen bedingte Kraftverlust hat, ist keine Parese. Ja. Sozusagen, man muss das halt raushören. Und DMS, S ist Sensibilität. Sensibilität haben sie Gefühlsstörung, Kribbeln. Kribbeln, Taubheitsgefühle. Ja. Und ziehen die Schmerzen in eine bestimmte Region. Zum Beispiel hätte ich gesagt, ja, von der Leiste in meinem Knie zum Beispiel. Ja. Hätte ich gezogen. Ziehen die Schmerzen. Und das ist so, so ein Standard, die Sie, bevor Sie die anderen Anamnese anfangen, mit anderen Erkrankungen, dass man das sortiert am Anfang direkt fragt. Ja. Sie haben direkt gedacht, okay, Anlaufschmerz und so weiter, das ist Coxarthrose. Ja. Und deswegen haben Sie nicht mehr viel gefragt, weil Sie schon wussten, was ist. Ja, Sie haben recht. Das ist mein Schuld, ja. Ja, sehr, aber damit die Zeit auch voll ist bei der Prüfung, einfach das in die Struktur rein. Bei orthopädischen Sachen, die Sie denken, kann man fast immer sagen, DMS intakt. Auch wenn es Lumbosalgie ist, Cervicobrachialgie ist, kann man auch sagen, wie es an dem Arm oder wie es an dem Bein zum Beispiel. Das ist okay. Danke. Wollte ich noch hinzufügen. Bitte schön. Hat jemand noch eine Frage oder Sie in der Gruppe? Von welchem Land oder hangi eyaletten geliyorsunuz? NRW. NRW, okay. Yeter. Detaylı değil. Sadece böyle bir hayalden orada. Okay, gut. Schön. Wenn Sie keine Fragen haben,